will was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer. Es will was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer. Regulieren ist News aus unserem Bezirk. Was geht da? Wir wollen wissen, was rundherum passiert. Unterstützt von die Gemeinde, alles Regionale. Frag, was die drückt, es gibt keine blöde Frage. Die Chance auf ein Hocken, der so Batschops fällt viel. Das ist ja was Feines, das ist uns allen lieber. Man will da helfen, dass er kann und da der Bucken schlaft. Regulieren ist, dass man wirklich auch was Gutes schafft. Alle kehren mit eingebunden, jeder macht mit. Jeder ist gleich, egal wer das Nebenmann ist. Oder so sagen, was einer nicht passt, nicht in Ordnung ist. Was so passiert, was dich so stört und was in deinem Dorf grad ist. Das kleine Regionale, richtig, das ist der Schwerpunkt. Zu sagen, das ist nichts, ist keine Kritik und auch kein Grund. Regulieren ist State of the Art. So soll es sein, du sollst fragen, was geht denn da? Es soll was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer. Es soll was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer. Der kleine Laden, der kein Dame gefördert, Leid sollen sie kennen und nicht von oben bis unterörtert. Regulieren ist sammelt Infos und postet diese Sachen. Es wird den geholfen, man versucht Anlass zu machen. Die Zeitung war gestern, Social Media ist online. Posten, teilen, kommentieren, liken, ja komm rein. In das Netz schaut einmal die Plattform an. Das Geld dahin ist gut gebaut, wie ein gemachter Mann. Durch die Werbeeinnahmen kann wieder was Gutes passieren. Es wird der Regen zurückgehen, weil so keiner verliert. Der Gedanke dahinter versteht sich somit keiner Gier. Und somit fühlt sich so wirklich keiner angeschmiert. Karikativ, wo die Leute für die Leute. Was das nächste kommt ins Verrat, deckt die Zeit. Regulieren ist State of the Art. So soll es sein, was soll es fahren, was geht denn da ab? Es soll was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer. Es soll was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer. Es soll was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer. Es soll was passieren, wieder, wieder was passieren. Und war nichts passiert, werden wir den Verstand verlieren. Wir müssen was dagegen machen, Power. Boah, mal brauchen Ausdauer.